Hallo und herzlich willkommen zu Reibungspunkt, eurem zweiwöchentlichen politischen Magazin hier auf Radio Frei mit folgenden Themen und euren folgenden Moderatoren. Wir widmen uns heute unter anderem einer Demo in Freiberg, die am 9.10., also am nächsten Wochenende, stattfinden wird. Und dazu haben wir mit Markus von der Antifa Freiberg geredet. Und wir werden euch berichten über die Demos in Leipzig am 16.10. Dazu gab es gestern einen Vortrag im Radio Frei. Und wir werden euch über die Gegenaktivitäten berichten und die Routen und was alles an Hintergrundinfos noch ansteht. Genau. Und ansonsten, so wie auch alle zwei Wochen, gibt es Neuigkeiten von der Roten Hilfe hier in Thüringen. Und was es vor allem geben wird, ist viel gute Musik mit hohem Unterhaltungswert und ein paar Veranstaltungstipps am Ende. Aber zuerst die Distillers mit Drain the Blood. I'm living on shady faith, kind of life to restrict your breath. Never been a better time than this. Suffocate! Das waren die Distillers mit Drain the Blood. Und das nächste Lied kommt von Atonal, einer Band aus Freiberg und stammt noch so aus Zonenzeiten. Und Freiberg ist ja auch so ein Thema bei uns heute in der Sendung. Und das vielleicht so ein bisschen als Einstimmung, was für unglaublich schicke Bands mal irgendwann aus Freiberg kam. Und direkt an dieses Lied im Anschluss hört ihr direkt das Interview mit Markus von der Antifa aus Freiberg. Aus euren Tun, der Tisch ist auch egal. ich bin der Held auf dieser Welt. Mein Haus ist die Familienschrumpf. Um mich herum herrscht Überdruck. Und wenn ich einmal nicht mehr bin, dann lass ich euch mein Todeskind mit Lüge, Hass, Neid und Gewalt. Und das wird tausend Jahre alt. Egal, egal, ich bin schon lange tot. Egal, egal, ich bin schon lange tot. Warum denn auf die Straße gehen? Zu Hause ist es doch so schön. Da bin ich still, hab meine Ruhe und meine Sicherheit. Ihnen zu, was geht nicht an? Das Morgen an, zuerst bin ich vor allem dran. In meinem Kopf herrscht Nebel drauf. Aus euren Tun werd ich nicht schlau. Egal, egal, ich bin so lange tot. Egal, egal, ich bin schon lange tot. Egal, egal, ich bin schon lange tot. Egal, egal, ich bin schon lange tot. Große Nazi-Veranstaltungen haben es schwer. Alle sind gegen sie. In Dresden, Berlin und anderswo gehen Bürgerbündnisse auf die Straße und vermiesen den Nazis die Demonstrationen. Haben Nazis also nichts mehr zu melden? Kriegen sie kein Bein mehr auf den Boden? Kann kein Mensch sie leiden? Kann sich die Antifa endlich der Kritik an Staat, Nation und Kapital widmen? Ganz so sind die Zustände leider nicht. Während in Dresden und Berlin die Nazis bei den Behörden und Funktionsträgern eher weniger gut gelitten sind, stellt sich die Situation in der Provinz oftmals noch viel komplizierter dar. Konservative Politikerinnen und Politiker, reaktionäre Wählervereinigungen, rechtsgerichtete Bürgerinitiativen und Vereine. Und dazu die örtlichen Nazis und Hooligans. Dort antifaschistische Politik zu machen, fällt schwer. Aber ihr Leben? Nein, danke. Gegen die alltäglichen Zumutungen der Provinz. Unter diesem Motto mobilisieren Antifaschistinnen und Antifaschisten nach Freiberg zu einer Demonstration am 9. Oktober ab 14 Uhr. Am Telefon haben wir Markus von der Antifa Freiberg, der die Demonstration mitorganisiert. Hallo Markus. Hallo. Ihr schreibt in eurem Demo-Motto von den alltäglichen Zumutungen der Provinz. Was zeichnen denn die Provinzen ihre Zumutungen aus? Genau, also ich denke, es gibt einen sehr großen Unterschied davon zwischen dem Leben in der Stadt, wie Dresden, Chemnitz, Leipzig und vor allem die dörflichen Strukturen, wo Freiberg nur noch ein Stück weit heraussticht, weil es ein Stück weit größer ist, weil es eine Uni dort gibt. Das Hauptproblem, was wir sehen, ist, dass aufgrund der Größe es viel weniger anonym ist in der Stadt. Man kennt die ganzen Leute in der Stadt, man kennt seine Nazis, ist mit denen teilweise zur Schule gegangen, kennt sich persönlich, man kennt die Stadtpolitiker viel persönlicher. Und es ist aber nicht unbedingt einfacher. Man hat dort oft ein riesiges Geklüngel zwischen Verein, Stadtverwaltung. Alle kennen sich, haben seit 20 Jahren irgendwelche Posten, es gibt kaum Raum für Veränderungen. Und in Freiberg ganz, ganz schlimm, in der Provinz sicher auch, es gibt kaum alternative Treffpunkte und Dinge, die Jugendliche politisieren. Das hat sich gerade in den letzten Jahren ziemlich gewandelt. Du hast es gerade schon so angesprochen, Freiberg. Also Freiberg ist für mich so mit Subkultur und Konzerten irgendwie so auf, verbunden mit so Konzerten, zu denen ich selbst vor einigen Jahren dort war. Wie ist die Situation jetzt in der Stadt? Das ist die letzten Jahre immer schlimmer geworden. Es gab vor 10, 15 Jahren gab es eine Hausbesetzungsszene in Freiberg. Es gab ein alternatives Jugendzentrum. Es gab Punkerclubs, es gab ganz viele Leute, die was gemacht haben, die engagiert waren. Damals gab es auch mehr Nazis, das ist heute anders. Aber in den letzten Jahren hat sich das ziemlich gewandelt. Ganz, ganz viele Leute sind weggezogen. Die Universität hat einen riesigen Schub bekommen. Es kommen ganz, ganz viele Studierende. Das Problem ist, es ist eine technische Universität. Viele Leute kommen nach Freiberg, sind dort in der Woche zum Studieren, sind relativ politisch uninteressiert, fahren am Wochenende wieder weg, fahren in Semesterferien weg. Die hält nichts in der Stadt, nachdem sie studiert haben, sind die wieder weg. Das heißt, es ist immer eine riesige Fluktuation da an Leuten. Strukturen ändern sich permanent. Und all das, was es früher gab, ist nach und nach weggebrochen. Eben aus genau den Gründen, dass die Leute weggehen und es ist nichts nachgekommen. Und dadurch, dass nichts nachgekommen ist, wird es auch irgendwie versäumt, Jugendliche zu politisieren. Ja, und dass irgendwas Neues entsteht, das fehlt komplett. Und das ist auch so das, was wir... Deshalb jetzt sagen, aber hier leben, nein, danke. Das ist auch so ein Stück weit eine Resignation von uns aus. Aber dieses Resignative, das klingt so nach, es gibt überhaupt nichts mehr. Aber gibt es noch Möglichkeiten, Freiberg irgendwas zu unternehmen? Oder kann man sagen, dieses Freiberg ist prinzipiell für linke Politik eine tote Stadt? Naja, es gibt coole Vereine in der Stadt hin und wieder. Es gibt ein paar Studenteninitiativen. Aber das sind meistens immer dieselben Leute, mit denen man dann in unterschiedlichen Zusammenhängen zusammenarbeitet. Die Angebote, die es gibt, stoßen eher selten auf Resonanz. Beziehungsweise hat man einfach das Gefühl, dass man in der Stadt kaum was bewirken kann. Und dass ja gerade bei Studierenden und Schülerinnen und Schülern, was so die Hauptzielgruppe ist, auf total taube Ohren stößt. Das heißt, irgendwie dieses scheint gerade nicht so besonders rosig zu sein. Aber wenn ich jetzt so an Sachsen denke, dann denke ich auch daran, dass innerhalb dieses Jahres oder von einem relativ kurzen Zeitraum relativ viele Nazi-Übergriffe waren. Es gab diese Diskussion um diesen Trainer in Laucha und so eine Verwobenheit von Stadt und von städtischen Strukturen mit Nazi-Szene und dass man das nicht so richtig auseinanderbekommen hat. Und dann habe ich mir gedacht, so, dann gab es irgendwie Dresden und Dresden war so ein Punkt, okay, da haben sich ganz viele gegen Nazis positioniert. Und kann man das jetzt irgendwie auch in der Provinz erwarten? Kann man das in Freiberg irgendwie beobachten, dass sich Politikerinnen und Politiker irgendwie jetzt gegen Nazis äußern und sagen, naja, und irgendwie das mit dem Rassismus ist irgendwie auch ein Problem vielleicht? Oder ist Dresden so komplett vorbeigegangen? Ich glaube, das ist überhaupt nicht vergleichbar. In Dresden wurde, wenn das von der bürgerlichen Seite wahrgenommen wurde, wurde da halt ein Nazi-Aufmarsch blockiert. Das heißt, das war ein Nazi-Event, der da ist, der auch schlecht für das Image der Stadt ist. Und der war dann plötzlich aus der Welt geschafft. Das ist cool. Aber diese ganz normalen Alltagsübergriffe, die es gibt, Alltags-Nazi-Strukturen, werden deshalb trotzdem nicht als Probleme erkannt. Und gerade in Freiberg ist der Fall, dass es verglichen mit anderen Regionen Mittelsachsens und auch Sachsens relativ wenig Nazi-Übergriffe gibt in den letzten Jahren. Es gab jetzt dieses Jahr mal Brandanschläge, einer davon wahrscheinlich von Nazi-Gruppen auf einen linken Verein. Dann gab es Brandanschläge von, ja, das war kein Nazi, aber das war auf jeden Fall fremdenfeindlich motiviert auf Dönerläden. Aber das hat die Stadt nicht dazu veranlasst, irgendwie zu reagieren. Ein ganz, ganz großes Problem ist da ja, diese Extremismustheorie, die in Sachsen ja sehr, sehr stark die Reaktion der Verwaltung und der Staatsregierung bestimmen. In Freiberg ist das auch so. Da gibt es einen sogenannten Verein gegen Extremismus, der immer mal wieder vorgeschoben wird und gezeigt wird, hier, wir machen doch was gegen Nazis, aber da eigentlich erstens nichts macht und zweitens von der Ausrichtung her total problematisch ist. Aber das heißt, ihr habt gar nicht so das Problem, dass irgendwie ihr Nazis vor Ort habt, von denen sich die Stadtoberen distanzieren müssen, sondern ihr habt eher so ein Problem mit der Stadt an sich wahrscheinlich dann. Genau, es ist ein Problem mit der Stadt an sich und es gibt schon Nazi-Strukturen. Es gibt zum Beispiel in der Stadt einen Thor-Steiner-Laden, der kaum wahrgenommen wird als Problem. Es gibt ungefähr 13 Kilometer entfernt in Krenitz ein Gebäude, das gehört dem ehemaligen NPD-Vorsitzenden Günter Deckert, der auch wegen Holocaust-Leugnung verurteilt wurde. Und der hat das vor, ich glaube mittlerweile schon 5, 6, 7 Jahren gekauft und hatte dort vor, ein Schulungszentrum zu errichten. Das ging dann hin und her mit den Behörden, das wurde denen dann auch untersagt. Aber dort finden regelmäßig Veranstaltungen statt, also Konzerte, Lesungen mit teilweise 100, 200 Nazis. Und das findet ja eigentlich kaum eine öffentliche Resonanz. Und wir weisen da schon seit Jahren immer wieder drauf hin. Und also klar, man muss schon sagen, dass Freiberg sind keine Verhältnisse wie in Burgstedt oder in Döbeln, wo dann tatsächlich auch Antifaschistinnen auf offener Straße überfallen werden oder Angst haben müssen. Das ist jetzt zum Glück noch nicht. Vielleicht ist die Gefahr da, dass es passiert. Es gibt jetzt wieder jüngere Nazis, autonome Nationalisten, die es das erste Mal hier gibt und die ja dieses Jahr, auch heute unter anderem, das erste Mal eine Demonstration machen. Bin ich mal ganz gespannt, was da für Leute rumspringen werden. Ja, und vielleicht erkennt dann auch die Stadt ihre Notwendigkeit, aber bis jetzt war das überhaupt nicht da. Okay, dafür bietet ja die Demo am Samstag vielleicht auch so einen Anknüpfungspunkt, um die Stadt vielleicht auch nochmal so anzustoßen oder Diskussionen anzustoßen. Aber ihr mobilisiert am Samstag zu der Demo ab 14 Uhr. Und was erhofft ihr euch denn von der? Also soll die eine Strahlwirkung haben oder? Also wir erhoffen uns einerseits erstmal wieder in der Stadt überhaupt ein Zeichen zu setzen, dass es dort linke Strukturen gibt. Dass Leute, vor allem auch Studierende, jetzt im neuen Erstsemester da sehen, hey, hier gibt's Engagement. Natürlich mit einer Demo, ne, kommt man auch mal wieder in Kontakt. Man kann Netzwerke knüpfen. Wir wollen andererseits natürlich auch der Stadt einfach sagen, was uns hier nicht passt. Wollen ein Stück weit damit auch die Stadt provozieren. Wir haben letztes Jahr eine Demonstration gemacht, die eigentlich sehr gut lief, die dann auch im Nachhinein ein sehr gutes Feedback in der Presse erhalten hat und die Stadt aber fürchterlich genervt hat für uns unverständlicherweise. Also die nehmen das immer, jegliche Kritik, die man äußert, als super persönlicher Angriff wahr und sind überhaupt nicht bereit, sich so eine Kritik mal anzunehmen oder überhaupt sich hinzusetzen und mal zu gucken, was läuft hier falsch, warum läuft es falsch, warum wird diese Kritik geäußert. Es wird immer als so als Netzbeschmutzung wahrgenommen und nicht ernst genommen. Gut, das heißt, irgendwie Leute können am Samstag nach Freiberg kommen und können so eine Mischung machen aus gegen die Nazi-Strukturen in Sachsen und sich vielleicht auch sozusagen gegen die gerade wieder erstarkten Nazi-Strukturen in Freiberg zu wenden und aber auch gegen die sozusagen für eine Sensibilisierung in der Stadt einzutreten und vielleicht auch ganz einfach die lokalen Strukturen vor Ort oder die antifaschistischen und antirassistischen Strukturen vor Ort zu unterstützen. Wenn Leute das machen wollen, die wollen am Samstag nach Freiberg kommen, wo finden die denn noch Informationen? Also wir haben einen Blog unter www.afg.blogsport.de. Dort findet man alle möglichen Informationen zur Demo. Dort gibt es auch ganz, ganz viele Informationen über Nazi-Strukturen in der Stadt, eine Chronik über rechte Übergriffe, Texte, Links, also das, wie man es halt von Antifa-Blogs kennt. Ja, also ich kann selbst sagen, ich war gerade auch gerade schon auf dem Blog gewesen und ich bin ziemlich begeistert davon, von allem von den vielen Texten. Dann Markus, danke ich dir vielmals. Und wer am Samstag gegen die Zumutung der Provinz demonstrieren will, fährt nach Freiberg und dort beginnt die Demo um 14 Uhr. Aber wo eigentlich? Die Demo wird am Bahnhof beginnen, das heißt, wer mit dem Zug anreist, hat es gar nicht weit. Wird auch laut zu hören sein, es wird gute Musik geben, werden einen Infostandort haben und ich denke, es wird ein ziemlich schöner Tag und auch ja, angenehm. Ja, eine gute, kraftvolle Demo hoffentlich werden. Dann, wer dazu noch was sehen will, schaut unter afg.blogspot.de nach und ansonsten sehen wir uns vielleicht am Samstag um 14 Uhr in Freiberg bei der Demo auf dem Bahnhofsvorplatz. Vielen Dank. Ich mag's, wenn sich die Wut entfacht. Glanz des Lebens in einem Tag. Ich mag den Zweifel, der an mir nagt, wenn meine Angst mich schnell verlässt. Ich mag den Tanz, das Idiotenfest, wenn wir irren, nachts im Kreis, eine Bewegung gegen den Fleiß. All das mag ich, all das mag ich, aber hier leben, nein, danke. Schon am Anfang der Sendung angekündigt, beschäftigen wir uns heute mit dem Nazi-Aufmärschen in Leipzig am 16.10. Dazu gab es gestern im Radio Frei eine Infoveranstaltung und der Andi hat sich da mal reingesetzt und hat uns das Wichtigste rausgesucht. Genau, und wir haben so ein paar Soundsamples für euch zusammengeschnitten aus dem ganzen Vortrag. Es wäre so ein bisschen unsinnig und ein bisschen langwierig, vielleicht auch den ganzen Vortrag zu spielen. Und stattdessen haben wir so ein paar Sachen rausgesucht, wo wir denken, dass es für euch interessant sein könnte. Und machen das wie die Vortragenden gestern und schauen erstmal in die Vergangenheit der Nazi-Aufmärsche ein. Was waren in den letzten Jahren in Leipzig und was gab es an Gegenaktivitäten? Zur Nazi-Szene im kurzen Abriss von Leipzig. Das fängt an, mit den Watch-Demos, die von 1998 bis 2007 anhielten. Und dabei versuchte Borch immer wieder das Völkerschlachtdenkmal zu erreichen, jedoch ohne Erfolg. Er hat auch schon mal versucht mit einer Art Sternenmarsch im Leipziger Süden, aber das war 2006. Aber da waren ungefähr 3000 Gegendemonstranten auf der Straße. War halt ohne Erfolg für die Borch-Demo, jedoch mit großer Repression für die Gegendemonstranten verbunden. Dann 2007 gab es einen szeneninternen Streit zwischen den Nazis, zwischen Christian Borch, Jens Stober, das war ja zur Leipziger Umland der Kader, und Thomas Gerlach, der war von den Freien Kräften Altenburg. Stober war schon vorher in der Szene umstritten, und ja, weil er angeblich zum Verfassungsschutz Nähe hätte und somit wohl Kameraden verheizen würde. So wollten Borch und Stober zusammen eine Demo in Leipzig organisieren, wogegen sich Gerlach sich wehrte und gegen Kundgebungen anmeldete. Naja, das ganze Resultat, also an diesem 21. Juli waren ganze 40 Nazis bei dieser Kundgebung und NVW Polo war der Lauti. Es gab szeneninternen Streit, die gingen weiter, sodass Borch die Demos, die er eigentlich bis 2014 angesagt hatte, abgesagt hat. 2008 gab es dann einen Umschwung, also das hat alles angefangen mit der Demo am 12. Januar, an dem 350 Nazis beteiligt waren, größtenteils aus dem Umland, und es gab also gut wie kaum gegen Demonstranten oder so, da die Demo sehr kurz angekündigt war, also es war eine Woche vorher bekannt gegeben worden und auch keine zivilgesellschaftlichen Proteste, deswegen konnten sie großartig laufen. Ja, und das war so für die Nazis die Höhenflüge, das heißt, es begannen mehr und mehr Spontandemos im Umland, wofür halt irgendwie alle mobilisierten, und dann kamen immer mehr Spontandemos auch in Leipzig hinzu, dass das Ganze irgendwie mehr und mehr ungemütlicher wurde. Und dann sind wir auch schon bei 2009 angekommen. Da war Beginn der Kampagne Recht auf Zukunft, die am 17.10. ihr Ende finden sollte. Und mit diesem Recht auf Zukunft waren halt auch recht viele Spontan-Demos und recht viele recht viele Demos angemeldet, wo dann halt auch irgendwie die Gegendemonstranten fehlten. Da geschah halt auch eine bundesweite Mobilisierung, so auch für den 17.10. Dann gründete sich das Bürgerbündnis Leipzig nimmt Platz, was auch dieses Jahr sich wieder hinsetzen möchte, ja, mobilisierte dagegen. So kam es dann 2009 am 17.10. zu dem Desaster für die Nazis. Das war die Bemerkung der Vortragenden gestern zu den Demonstrationen der Vergangenheit, die in Leipzig stattgefunden haben. Und dann kam die Ausführung dazu, was dieses Jahr in Leipzig erwartet wird. Am 16.10. planen die Nazis insgesamt 4 Demonstrationen, die quer über das Leipziger Stadtgebiet verteilt sind. Und die erste Demonstration wird von István Repatschky angemeldet, die zweite von Tommy Naumann. Und von den Vortragen gestern wurde auch gesagt, dass es halt so inzwischen schon die Aufrufe teilweise so krass sind, dass die NPD nicht offiziell für die Demo wirbt, die JN schon, und es werden auch durchaus NPD-Mitglieder erwartet, aber es gibt da durchaus schon sowas wie eine leichte Distanzierung davon. Und wir hören mal kurz rein, was zu der dritten Route gesagt wurde. Die Route 3 ist angemeldet von Mike Schäffler, der zur Person quasi, das ist die Route im Norden. Mike Schäffler ist Gründer des Freien Netzes, zusammen mit Thomas Gerlach aus Altenburg gewesen, ist Mitglied in ganz vielen Verbänden und Vereinen gewesen oder ist noch, engagiert sich thematisch sehr weit, also ist nicht nur den ganzen Standardkram, sondern auch viel im Umweltbereich, was halt auch ein relativ junges Feld für die Nazis ist, würde ich jetzt sagen. Ja, der Aufruf, also Zukunft statt Krisenzeit, gibt nicht allzu viel her. Mit 100 Euro ist es so ein, ja, ich habe mein Das Wort dafür war Oldschool-Nazi-Kram, also so Anti-EU, Überfremdung, und dann zieht sich das halt vom Sparpaket der EU über die Ausschreitungen, die es in Griechenland gab, über die Überfremdung in den migrantisch bestimmten Stadtteilen der Großstädte, bis hin zur Love Parade, in der halt irgendwie die Dekadenz der Gesellschaft angeprangert wird. So viel zur dritten Route, die angemeldet wurde von Mike Scheffler. Aber es gibt auch noch eine vierte Route, und da hören wir auch nochmal kurz rein. Und im Anschluss hört ihr eine kurze Zusammenfassung der Nazi-Routen. Die Route 4 ist konfus, weil sie angemeldet wurde beim Ordnungsamt erst unter dem Motto gegen linksradikale Hetze durch Roter Stern Leipzig. Auf der Seite wurde sie anfangs durch mit Labernicht erkämpfte deine Zukunft beworben, mittlerweile auch umgemeldet beim Ordnungsamt. Aber auf der Seite nicht mehr beworben. Also der Aufmarsch ist angemeldet, wird nicht mehr für den Aufmarsch mobilisiert. Der Anmelder ist Enrico Böhm. Enrico Böhm ist der Gründer der Blue Caps Leipzig, also der Nazi-Hooligan-Organisation von Lok. Ist da auch bekannt und nutzt halt besonders das Fußballumfeld, um Leute zu akquirieren. Also er ist quasi mit einem MPD-Mobil auch bei der WM 2006 vom Zentralstadion gewesen und hat da Flyer verteilt und Leute angesprochen. Auch bei diversen Lokalderbys, also zwischen Lok und Chemie, immer wieder aufgefallen und so weiter. Ja, genau, das war die Route von Enrico Böhm, also diese Labernicht-Route. Die Route 2, also quasi um den Ring, ist die von Tommy Naumann angemeldete Route. Die Route 1 ist die von Repatschki und die Route 3 ist die von Mike Scheffler aus dem Norden, also die mit Zukunft der Krisenzeit. Die sollen sich alle theoretisch dann auch treffen. Also laut den angemeldeten Routen. Achso, was ich vorhin vergessen habe, ist vielleicht noch interessant ist überhaupt, dass wer den Nazi auch immer schon unterstützt, passt jetzt nicht ganz in die Dramaturgie, aber es sind halt verschiedene Versende und Labels, die auch schon unterstützen, so wie der Bundesverband, was ich schon erwähnt habe, Burschenschaften und Freie Kräfte Hannover Umland, also quasi, und Freies Netz Nürnberg, also quasi mobilisieren schon bundesweit, was kein Wunder ist, aber vielleicht ganz interessant. So viel zu den Nazi-Routen am 16.10. in Leipzig. Aber natürlich werden die Nazi-Routen auch entsprechend begleitet werden. Und was die Antifa, das Bündnis Roter Oktober, plant, hört ihr jetzt. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, was quasi die Gegenaktivitäten betrifft. Zwar gibt es zwei größere gegenmobilisierende Bündnisse. Das ist einmal das Bürgerbündnis Leipzig mein Platz, was es quasi im letzten Jahr schon gab, die auch alles vom letzten Jahr übernommen haben letztendlich und versuchen in einem identifikatorischen Leipzig-Moment die Leute ihren Standort verteidigen zu lassen. Also Zitat von dem Aufruf, das neonazistische Einstellungen und Ideologien der Ungleichwertigkeit haben in Leipzig keinen Platz. Also es ist immer wieder der Bezug auf die Bürger von Leipzig und irgendwie es gibt keine wirkliche Auseinandersetzung mit Thematik und warum eigentlich, sondern das sind Nazis und dagegen muss man halt was machen und das finden wir blöd und deswegen kommt alle hin und setzt euch. Unser Bündnis ist ein relativ heterogenes Antifa-Bündnis, was sich relativ schnell nach den Aufrufen, also quasi nachdem es bekannt wurde, gegründet hat, aus Einzelpersonen, aus diversen Gruppen, aus Leipziger Westen und Süden, glaube ich, vorrangig. Das heißt, es gibt ein Antifa-Bündnis, es gibt dieses Leipzig-Platz-Bündnis und da gibt es natürlich auch eine gewisse Zusammenarbeit und sowas wie einen Aktionskonsens. Klar gibt es einen Aktionskonsens zwischen dem Antifa-Bündnis und dem Bürgerbündnis, wo wir auch darauf verweisen würden. Also es gibt ja die Blockadepunkte, die rauskommen werden am Tag direkt. Die Blockade, diese Kundgebungsorte, also es sind bisher 28 Kundgebungsorte, glaube ich, angemeldet im Raum Leipzig, wo die Bürger halt einfach versucht haben, möglichst viel Raum zu nehmen, für die Nazis zu laufen. Ebenso die 110 Mahnwachen an sämtlichen Kirchen und Pfarrhäusern im ganzen Leipziger Stadtgebiet. Und da wird halt irgendwo blockiert. Die Orte sind halt Rückzugsraum sicherlich geeignet, allerdings ist der Konsens, dass das friedliche Kundgebungen sind und dass aus diesen Plakaten heraus keine Aktionen gestartet werden sollen, weil jemand dann Gefahr läuft, vergriffen zu werden, etc. So viel zu den Nazi-Aktivitäten und vor allem den Gegenaktivitäten in Leipzig am 16.10. Wer sich das nicht alles merken konnte, kann ganz einfach auf die Internetseite 1610 geschrieben als Ziffern, also als 1610.blogspot.de schauen, 1610.blogspot.de, und dort gibt's auch eine Übersichtskarte über Leipzig und so einen Stadtplan, und da sind eingezeichnet, wo welche Nazi-Routen lang gehen. Dann wird angekündigt auch noch, wo welche Bürgersachen stattfinden, wo welche Blockadepunkte sind, wird kurzfristig vor am 16. bekannt gegeben werden. Und es gibt den Verweis auf den Ticker und auf das ganze Informationsnetzwerk, was es drumherum geben wird. Und jetzt machen wir weiter mit Kenny Arcana und La Rage. Marginal, humaniste ou révolté. Je resterai debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au deine Ohnmacht, denn du hast Verstand. Damit geht es dir wie vielen im Land. Alkoholen, wir müssen Alkoholen. Alkoholen, wir werden Alkoholen. Du weißt schon zu viel, mehr als dir gut tut. Alles nur Belastung, erkennen fordert Mut. Dann greifst du zur Flasche und möchtest vergessen. Außer dir hast du niemals viel besessen. Wir müssen Alkoholen, Alkoholen, wir wollen Alkoholen, Alkoholen, oh lasst uns Alkoholen. Zwei Wochen gibt es an dieser Stelle Neuigkeiten von der Roten Hilfe aus Thüringen. Wenn man sich auch zwischen diesen allen zwei Wochen mal schlau machen möchte, kann man auf die Seiten rotehilfejena.blogsport.de draufschauen oder auf rotehilfeerfurt.blogsport.de draufschauen. Auf der Seite der Jena-Ortsgruppe der Roten Hilfe finden wir die Meldung, dass die Generalstaatsanwaltschaft festgestellt hat, dass das Tragen des Logos Goodnight White Pride im Rahmen von Demonstrationen auch weiterhin angemessen ist, beziehungsweise erlaubt und man deswegen nicht verhaftet werden darf. Grund dafür ist, dass im Juni diesen Jahres bei den Gegendemonstrationen zum Nationalen Tag der Jugend in Pößneck Leute aus dem antifaschistischen Spektrum halt dieses T-Shirt trugen, Goodnight White Pride, und die Polizei dies als Anlass nahm, die Leute festzunehmen. Und zwar war der Vorwurf, dass diese Darstellung, ein Mensch liegt am Boden und hat die Hände so über seinen Oberkörper gehalten, der andere Mensch steht auf einem Bein und hat das andere senkrecht hochgestreckt, dass diese Darstellung gewaltverherrlichend wäre und deswegen ein Straftatbestand. Dieser Einschätzung widerspricht die Generalstaatsanwaltschaft Thüringen und das Logo kann auch weiterhin getragen werden bei Demonstrationen. Entsprechende Anweisungen gehen an die Einsatzkräfte raus, heißt es weiterhin auf der Internetseite der Roten Hilfe Jena. Vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Dieses Bild, Good Night White Pride, ist halt Teil einer Kampagne von Leuten aus der Hardcore-Szene, die halt irgendwann Anfang der 90er nicht mehr weiter zugucken wollten, wie halt Nazis auch ihre Musik dafür nutzten, halt ihre menschenverachtende Ideologie zu transportieren, und die meinten, dass man ein entsprechendes Statement setzen müsste. Daraufhin haben sie diese Kampagne ins Leben gerufen, Good Night White Pride, die T-Shirts gedruckt und sich aktiv für eine antifaschistische Hardcore-Szene eingesetzt. Und immer wieder kommt es dazu, dass halt dieses Bild halt auch als Aufruf zur Gewalt verstanden wird. Fakt ist erstmal für Thüringen, dass dieses Motto, dass dieses Bild nicht verboten ist und von der Generalstaatsanwaltschaft sozusagen auch abgesegnet ist. Ansonsten gibt es von der Roten Hilfe Erfurt vielleicht zu sagen, dass die nächste Anlaufstelle für Leute, die von Repression betroffen sind, also zum Beispiel die bei Demos festgenommen werden, weil sie das falsche T-Shirt tragen, am 14. Oktober um 18.30 Uhr im Filler, das heißt in der Schillerstraße hinter dem Verdi-Gebäude, dass da die nächste Anlaufstelle ist für Leute, die halt Probleme haben können da gerne vorbeikommen und man kann sehen, wie es weitergeht. So young, my friend. When it's time to start another fight, can feel it in the air tonight. And things won't be alright. Let's wait for another night. And things won't be alright. And I'll treat the good. I'll fight for the good. Just can't get enough. What can you stand this world, boy? Four, seven, five, two, three. Let's waste another night. And things will be alright. And I'll be so good. I'll fly from the good. Let's waste another night. And things will be alright. And I'll be so good. I'll fly from the good. Let's waste time. Let's kill the night. Let's do the crime. Let's win the fight. Let's waste time. So, und zu guter Letzt dann noch unsere Veranstaltungstipps für die nächsten zwei Wochen. Und zwar anfangen möchten wir da morgen Abend hier im Radio, beziehungsweise morgen den ganzen Tag und aber auch den Abend, 20 Jahre Radio frei, ein Grund zum Feiern. Abends gibt's hier Party und lustige Sachen zum Anschauen und Mitmachen. Am 9.10. gibt es die Demo in Freiberg, wo ihr alle hoffentlich zahlreich erscheinen werdet. Und zeitgleich gibt es hier in Erfurt im Unikum Psycho Punch. Genau, sehr hörenswerte Band, kann man mal hingehen. Dann geht's weiter mit nächste Woche Donnerstag, wie schon angekündigt, die Anlaufstelle der Roten Hilfe hier in Erfurt am 14. Oktober, nächsten Donnerstag, 18:30 im Filler, das ist in der Schülerstraße. Dann geht's weiter mit der Frittenbude am 15.10. Das ist Musik, ne? Das ist jetzt kein Verkaufsstand. Aha. Oder eine Imbissbude. Ja, sehr tanzbar, würde ich sagen. Und wo spielen die? Im Zentrum. Ah. Und dann, wer dann nicht schrecklich verkatert ist und immer noch fit, fährt dann am nächsten Tag zum Roten Oktober nach Leipzig am 16.10., wie ihr ja bei uns gehört habt, was da geht. Und zum Nachlesen sonst nochmal 1610blogsport.de. Und für alle weiteren Infos für Erfurt und Umgebung lohnt es sich auch immer auf sabotnik.blogsport zu schauen. Da ist die Seite des örtlichen Infoladens, der halt leider keinen Ort hat, sondern nur eine Seite. Aber da findet man immer aktuelle Sachen, was hier so los ist in Erfurt und Umgebung. Weiter geht's mit Musik von Frittenbude. Reingeschrieben. anzieht, weil es da draußen nichts gibt wie dieses Shirt von Audiolied mit den schönen großen Buchstaben. Du kaufst der Frau, die du liebst, ein Shirt von Audiolied, das sie auch laufend anzieht, weil es da draußen nichts gibt